Ich möchte darauf nur ganz kurz erwidern, ich werde für mich meine Art von positivem Denken, die bedeutet mitarbeiten an einer Veränderung der Wirklichkeit, die aber nicht heißt, die Augen zu machen vor der tatsächlichen Wirklichkeit. Und ich für meinen Teil werde das machen auf meine Art. Ihnen würde ich nach dem, was Sie jetzt als Antwort gesagt haben, empfehlen, vertrauen Sie sich Ihrem Präsidenten bedenkenlos an. Erstens ist er nicht mein Präsident. Zweitens kann ich nur wiederholen, von Ihrem Standpunkt aus haben Sie ganz recht. Zwei da vorne, eine Wortmeldung. Herr Professor, ich habe eine Frage an Sie, und zwar geht es mir um die Toleranz. Auf rein rationaler Ebene kann ich mir vorstellen, ich habe eine gewisse Sicht von meiner Wahrheit. Jemand anderer hat eine ganz andere Sicht davon. Ich kann das akzeptieren, aber wie gesagt, nur auf rationaler Ebene. Ich kann mit einem Menschen, an dem mir etwas liegt, mit dem ich gefühlsmäßig verbunden bin, nicht auf dieser Weise verkehren, dass ich sage, du hast ganz einfach eine andere Sicht und fertig. Das stört mich, rein empfindungsmäßig. Ja, Sie wollen also die Harmonie, nicht? Die vollkommene Harmonie, die vollkommene Entsprechung. Viel Glück auf dem Weg. Ja, es wäre schön, wenn wir wollen das alle, nicht? Der andere soll uns voll und ganz ratifizieren, bestätigen, in unserem So-Sein. Das wäre schön. Und ist es vermessen zu fragen, was kann man da tun? Also bleibt da nur psychotherapeutische Behandlung? Nein, oder? Gottes Willen. Gott behüt. Eben Toleranz. Eben das.